Gedenket, bin ich von Mutterleibe kommen. Danket werde ich wieder mich wieder in Frieden. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Gottes Lamm, siehes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesu Christus, Gottes Lamm, Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aus der Sonne, das Leben ist.

Thank you. es Mühe und Arbeit gewesen. Dass mein Erlöser lebt, dass mein Erlöser lebt, dass mein Erlöser lebt, dass mein Erlöser lebt. Und wird mich hernach aus der Erden auferwecken. Und werde danach mit dieser meiner Haut umgeben werden. Und werde in meinem Fleisch, und werde in meinem Fleisch, und werde in meinem Fleisch Gott sehen. Und werde in meinem Fleisch Gott sehen. Weil du vom Tod erstanden bist, will ich im Grab nicht bleiben. Mein nächster Trost, dein Auffahrt ist, uns durch das Tod vertreiben. Lass dich nicht, du segnest mich, denn du segnest mich.